Siebener im Lotto. Du, du, du, ja, das sieht doch jeder Otto. Glücksspiel war nie meines, ja, denn ich weiß eines. Kein Spiel Casino.